Radio Bremen 2. In unserem Hörspieltermin senden wir Die Haut und das Messer von Günter Weißenborn. Hören Sie mich? Sie da. Sie. Wer sitzt da und hört mir zu? Wir alle kennen uns nicht. Wir sind allein. Jeder ist allein. Auch ich. Jeder hat eine Haut. Eine empfindliche Haut. Auch ich. Und jeder begegnet täglich einer Gefahr. Einer Krankheit. Einem Auto. Einer Gemeinheit. Einem Schuss. Bombensplittern. Wir stehen vielen Gefahren gegenüber. Nennen wir sie alle Messer. Kleine Worte sind für alle verstehbar. Berliner Lokalanzeiger vom 3. November 1918. Aufruhr der Besatzung der Markgraf. Rückzug der deutschen Truppen. Wir wohnen in einer Stadt am Rhein. Der Weltkrieg ist aus. Die Soldaten kommen zu Fuß aus Frankreich. Verlauste deutsche Soldaten, elend und ausgehungert, ziehen über die Rheinbrücken nach Hause. Wochenlang schiebt sich schmutzig grau ein Strom von Männern durch unsere Stadt. Anstelle der Gewehre, Stöcke, Krücken. Schwarz-weiß-rote und rote Fahnen, Mädchen auf Kanonen. Offiziere ohne Achselstücke, Lieder jeder Art singen. Niederlage, Revolution, der letzte Marsch nach Hause. Und 2 Millionen Tote ziehen lautlos hinterher. Plötzlich kommt keiner mehr. Am nächsten Tag reitet flott mit verwegenen, schiefen Stahlhelmen die britische Kavallerie im Rheinland heran. Sauber, ernst. Welches Ereignis? Das bestürzt mich. Und ich forsche nach den Gründen des Krieges. Kriege sind ebenso zu beurteilen wie Gewalttaten eines Einzelnen. Sie sind Übergriff in die Rechte eines anderen und widerstreiten einer natürlichen Rechtsordnung. Alle Achtung, das sind Cicero gut gelernt. Ich habe auch lange gebraucht. Seine Lehre vom Staat, schön. Aber jetzt ist vieles ganz anders. Was denn? Ruhrbesetzung, Freikorps, Generalstreiks. Die Separatisten, die ein selbstständiges Rheinland wollen. Genau, die Separatisten haben mit der französischen Besatzungsmacht vereinbart. Wer das Rathaus besetzt hat, dem gehört die Stadt. Ja, damit werden bald alle Städte zur Rheinischen Republik gehören. In Bonn haben heute Nacht die Studenten das Rathaus mit Gewalt gestürmt und die Separatisten aus der Stadt vertrieben. Abends sitzen wir in Kneipen. Wir schreien, lärmen, revoltieren, diskutieren ganze Nächte durch. Über Krieg und Antikrieg. Über Nationalismus und Sozialismus, über Streik und Protest, über Kommunismus und Dolchstoßthesen. Anzeige vom 24. Dezember 1918. Weihnachtsabend. Neue Straßenkämpfe in Berlin. Regierungstruppen gegen die Marinedivision. Wenn ich hungrig und erschöpft in meiner Dachkammer im Bett liege, sehne ich mich nach Ruhe. Wer hat sich seine Jugend so vorgestellt? Was haben die Älteren uns für eine Welt geschaffen, in der überall geschossen, gehungert und geschrien wird. Ich liebe kein Geschrei, was kann man machen? Sie haben rote Köpfe vor Geschrei. Sie kümmern sich um aller Leute Sachen. Sie schreien sich heiß, warum ist einerlei? In Lust und Not und bei der Freierei bleib ich dabei. Ich liebe kein Geschrei. Oh, wär's so still, dass alle Ohren welken. Die Hähne flüstern und der Hass schweigt zart. Im Wind sich wiegen hört man ferne Nelken. Moos wächst im Mund, die Zunge wird gespart. In Lust und Not und bei der Freierei bleib ich dabei. Ich liebe kein Geschrei. Zum ersten Mal in Berlin. Dada. Sein Motto: Die Beleidigung ist wirksamer als das Kompliment. Dada als Protest gegen diese Zeit. Was ist Seelenmargarine? Eine Nähmaschine surrt und rasselt. Eine Schreibmaschine klappert. Das Brot badet im Schrank. Du Geilfinger Jauchedrops. Wir nochmals aber. Das Brot badet im Schrank. An unserer Dampfheizung riechen eckige Brüste. Wie Briefmarken. Marionetten aller Länder, vereinigt euch. Und nicht. Es ist eine falsche Ansicht, dass der Mastdarm der Sitz der Kopierpressen ist. Die jungen Menschen sind von der Welt, die sie kennenlernen, enttäuscht. Und wütend, denn sie haben kein Geld. Inflation. Wenn einer am Morgen noch 10.000 Mark hat, dann muss er sofort losrennen, um Brot zu kaufen, Margarine, Wurst und Zigaretten. Denn abends braucht man für dasselbe doppelt so viel Geld. 1, 2, 3, 4, 5 Millionen, meine Mutter, die Kaffee, 10 Milliarden kostet Pfund. Und ohne Speck, du bist weg. Was reiner Geist ist, spüre ich zum ersten Mal in der Bibliothek des Benediktinerklosters Maria Laach, wo ich einige Tage verbringe. Hier ruht das Bewusstsein der Menschheit. Hier schlafen die Jahrhunderte. Es flüstern die Liebe, der Zorn, der Hass, das Gebet, die Betrachtung, die jungen Herzen und die alten Köpfe. Was wüssten wir von Homer, von Athen, von Christus, von Palestrina? Nichts. Die Bibliotheken bilden unser Bewusstsein. Jeder Mensch findet rückschauend in seinem Leben bestimmte Augenblicke, in denen ihm Türen aufgehen. Wichtige Momente der inneren Biografie, die er nicht vergisst. Bei mir geht eine Tür auf, als ich zum ersten Mal Bachs chromatische Fantasie und Fuge höre. Als ich Gast von Maria Laach bin. Ich studiere Medizin. Noch erregt, noch hungrig betrete ich die Institute. Nur in der Anatomie ist es ruhig. Tote sind still. Im Saal steigen unsere Bänke rundum wie im Amphitheater. Der Fußboden ist aus weißen Fliesen. Einige Instrumente werden zurechtgelegt. Der Institutswärter hat an die 10 der Toten einen Zettel befestigt. Darauf der Name. Der Prosektor lärmt herein. Er macht auf mich den Eindruck eines animalisch behaarten Urphänomens, jenseits der Jahrtausende. Meine Damen, meine Herren, ehe wir mit der diesemestrigen Arbeit beginnen, ein Ratschlag. Bedenken Sie ständig, dass Sie als angehende Ärzte eine große Verantwortung zu tragen haben. Denken Sie immer daran, hier handelt es sich um einen toten Mitmenschen. Der Wärter reißt die Papierdecke herunter. Eine nackte Frau liegt dort, lang ausgestreckt. Die Haut der Toten zeigt eine fahlgelbe Farbe. Der Kopf mit dunklen Haaren hängt tief herunter. Katharina Jakobs, 22 Jahre alt, ohne Beruf, unverheiratet, gestorben gestern Mittag 11.30 Uhr. Pneumonie. Wie stellen Sie den eingetretenen Exitus fest? Bitte. Der vorgerufene Student öffnet die Augen der Toten. Sie sind hellblau. Blau und leer. Totenflecken? Reflexe, Hautreize, Totenstarre, Herr Professor. Der Prosektor im weißen Kittel mit Gummihandschuhen, Gummischürze hat den oberen Querschnitt vorgenommen, den Längsschnitt und danach das Sternum entfernt. Die Organe liegen frei. Er hebt die Lunge heraus. Rechtzeitig Kavernen. Ulcus ventriculi. An den Nieren finden sich Spuren beginnender Arteriosklerose. Die Organe werden einzeln in Holzschüsseln herumgereicht. Der Prosektor fährt mit dem Messer von unten durch den Hals. Ich warne Sie vor Knopflöchern. Trennt mit geschickten und eiligen Bewegungen die Organe, untersucht sie, durchschneidet sie. Das Herz wie ein Brötchen, meine Herren, wie ein Brötchen. Quer durchschneiden. Was am Leib von Fräulein Jakobs geschieht, interessiert Fräulein Jakobs nicht mehr. Vor 12 Stunden hat das Sterben ihr Herz erreicht und es stillgelegt. Dieser Leichnam hat geweint, gezittert, gehungert, geliebt. Für dieses dünne Stück Mensch war kein großartiger Tod nötig. Was passiert ist, weiß ich nicht. Fieber hatte ich, das stimmt. Eigentlich wollte ich an diesem Abend mit Werner tanzen gehen. Aber ich musste ins Bett. Als dann das Fieber immer mehr stieg, brachte mich der Doktor in die Klinik. Ich hatte ein neues Kleid, ein hellgrünes. Das wippte so lustig um die Knie, wenn ich mit Werner am Ufer entlang lief. Manchmal sind wir geschwommen. Ich schwamm gern. Und dann schwamm ich immer mehr und ich vergaß das Schwimmen. Und dann vergaß ich alles. Was ist geschehen? Meergrünes, geheimnisvolles Licht fällt in der Anatomie auf das, was auf dem Tisch liegt. Der Wärter hat die Organe wieder hineingelegt und näht den Leib zu. Jetzt legt er weiße Papierbogen darüber. Man sieht nur noch die Füße mit dem Zettel daran. Sie schläft und schläft. Wir schlafen alle, bleich im Strom der Nacht, und schweben wie Ertrunkene durch die Räume. Seeanemonenkronen tragen wir im Haar, und wunderbar umrankt uns grün der Tang der Träume. Ruhen die Mansarden tief im Wasser einer Nacht? Wie alte Münzen schimmern dann die Augenlider. Traumfische stehen ringsum wie viele Ampeln und starren zwinkernd auf die Schläfer nieder. Die Prozession der Schläfer liegt im Strom. Der hat geschlachtet. Jener dort wird henken. Der wird gefeiert. Der wird uns verraten. Diese wird lieben. Einer unter uns wird denken. Tritt in der Früh die Flut des Traums zurück, so hebt sich Antlitz über Antlitz aus dem Tang. Und es erhebt sich weiß und vielgesichtig der Mensch. Und mit ihm Lob und Laster und Gesang. Herbst 1925. In Locarno verhandeln die europäischen Staatsmänner. Ihr Ziel ist ein immerwährender Völkerfriede, die Vereinigten Staaten von Europa. Die Flucht vor der Wirklichkeit erzeugt eine Welle neuartiger Vergnügungssucht. Josephine Baker kreiert den Charleston, der in Europa große Mode wird. Damen nehmen Kraftpillen, um gegen die zunehmenden Straßenüberfälle gewappnet zu sein. Und Deutschland tanzt im Foxtrott-Takt am Rande des Abgrundes. Ich bin die Marie von der Haller Revue. Im Tanzen bin ich ein Genie. Von mir stehen Artikel. Premiere der Haller Revue im Berliner Admiralspalast. Ein hübsches Mädchen ist gut. Zwei hübsche Mädchen sind besser. Viele hübsche Mädchen sind am besten. Diese Girls sind gedrillte Bewegungsmaschinen, die die moderne großstädtische Massenseele im rhythmischen Gleichmaß wie auf einem Exerzierplatz verkörpern. Serientänzerinnen, die in Deutschland der Amerikanisierung des Geschmacks entgegenkommen. Die Tiller Girls schaffen einen neuen Frauentyp. Keine mollige, erotische Weiblichkeit mehr. Der Bubikopf und die schlanke Linie feiern Triumph. Die Reichsregierung sieht sich genötigt, ein Notprogramm zu verabschieden, um einer völligen Verelendung des Volkes vorzubeugen. Die Zahl der Arbeitslosen, die ständig steigt, hat die 2-Millionen-Grenze überschritten. Die Überfüllung der Universitäten führt zur Verschärfung der Aufnahmebedingungen. Da stehe ich und will lernen, Menschen zu heilen. Gut. Aber da ist noch was anderes. Was? Menschen verändern. Ihre Denkweisen verändern. Welch ein Chaos rundum. Welche Wildnis. Findest du nicht, dass die Menschen krank sind? An alten, verfaulten Vorstellungen leiden? Da ist was dran. Sie reagieren zuerst mit dem Zeigefinger, weil sie das Schießen gewohnt sind. Der Mund das Fluchen. Ich werde ein Stück schreiben, das die Gehirne beeinflusst, das neue Denkweisen hervorruft. Was? Ein Theaterstück? Ja, die alten, verrotteten, dumpfen Gedanken der Herrschenden verlangen schon wieder, wie du selbst eben gesagt hast, eine neue Aufrüstung von uns. 10 Jahre nach dem letzten Krieg, schon wieder. Das ist doch Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. Dass ich ein Stück schreiben will? Du bist Mediziner. Mensch, ein Stück. Davon verstehst du nicht. Ich werde es lernen. Und gleichzeitig Venen aus dem Oberarm sezieren. Oder als Famulus eines Neurologen die Zickzacklinien bei elektrischen Ganglien erforschen. Ich werde die Medizin aufgeben. Das würde ich mir aber noch mal gründlich überlegen. Auf dem Theater spricht ein Volk mit sich selbst. Hier macht es sich Vorwürfe. Ist es verzweifelt, begeistert oder verwirrt? Im Gegensatz zum Parlament ist das Theater die innere Stimme der Völker. Theater, das kann Operationssaal sein, Baumschule, Blumengarten und Lachkabinett. Aber immer ist es ein Ort der Veränderung. In Bonn sitze ich täglich im Theatercafé, um dort als zweiter Dramaturg des Bonner Theaters und Kant viel die Zeitungen der großen Welt zu lesen, von der ich so viel träume. In Berlin toben zwischen SA und Rotfront blutige Straßenschlachten. Fenster schließen! Fenster schließen! Es wird hart geschossen! Wer die Straßen erobern kann, kann auch die Massen erobern. Und wer die Massen erobert, der erobert den Staat. Im dialektischen Kampf zwischen Irrtum und Wahrheit sind das Gefährlichste die Halb- und Achtel-Irrtümer, die mit 16-Wahrheiten zusammen in einen Satz gesperrt werden. Die militante Bewegung schafft mit interner Hilfe der Regierung die schwarze Wehrmacht aus den ehemaligen Freikorps- und Freiwilligenverbänden. Die rechtsorientierten Parteien und Kriegerverbände fordern zusätzlich von der Reichsregierung eine Erhöhung des Wehretats in Millionenhöhe, fordern eine staatlich gelenkte Wehrertüchtigung der Jugend. Nein. Jetzt sind wir da. Die neue Generation. Und wir sagen nein. Mein Stück gegen die Aufrüstung ist zur Uraufführung an der Berliner Volksbühne angenommen. Und andere Theater haben sich der Uraufführung angeschlossen. Die Kollegen beneiden mich. Die Studenten sind erstaunt. Kurz vor der Uraufführung komme ich nach durchreister Nacht früh vor die Berliner Volksbühne und studiere die Plakate, auf denen mein Name steht. Um 11 gehe ich ins Theaterbüro. Man ist misstrauisch. Man glaubt nicht, dass ich der Autor bin. Ich bin ihnen zu jung und zu klein. Dabei bin ich 26. Ein Stück von einem Theatermenschen geschrieben, unter dem unmittelbaren Eindruck des Vorgangs. Weniger dichterisch als dramaturgisch. Die Welt wird aufgerissen im Film. Dieser Film ist in das Stück hineinkomponiert. Er zeigt die Hintergründe auf. Rüstungsindustrie, unverbindliche Friedenspakte und Pressesensationen. Gegen dieses Stück, gegen diesen hinter seiner Aufgabe zurücktretenden Autor, gibt es kein Argument. Ein junger, doch starker Dichter hat gebaut. Was gesagt wird, ist mehr als richtig. Es trommelt ins Gewissen. Die Rechtspresse fällt mit Hass und Verachtung über mich her. Und er schämt sich nicht im Grunde seiner Seele, dass er es über sich gebracht hat, in einem höchst albernen Song der nackten Reportage die Vertreter der Weltpresse in der gemeinsten Weise zu verdächtigen. Da hat so mancher Mann von dem Malheur gehört. U-Boot ist gerammt. Naja, was das die Leute stört. Doch wir sind richtig. Wir sind tüchtig. Wir sind schon ohne Lohn bei jeder Sensation. Da hockt so mancher Mann in seinem Fett versteckt. Panzerkreuzer her, naja, was das die Ruhe schreckt. Doch wir sind richtig, wir sind tüchtig. Wir sind schon ohne Lohn bei jeder Sensation. Jedes Unglück bringt Reportern Zeilenhonorar. Mord ist wunderbar, naja, das ist ja schließlich klar. Ja, wir sind richtig. Wir sind tüchtig, wir sind schon ohne Lohn, bei jeder Sensation. Ihr sitzt wie grüne Fliegen vor jedem Unfallaas. Summ, summ, summ, hurra! Ihr werdet dick vor Fraß. Ja, ihr seid richtig, ihr seid tüchtig, ihr seid schon ohne Lohn, bei jeder Sensation. Kurz nach der Uraufführung gehe ich durch den Tiergarten. Die Brieftasche voller Geld. Ich kaufe eine Zeitung, sehe meinen Namen darin. Ein Interview. Ich habe einen neuen Anzug, neue Schuhe, einen Hut. Warum bin ich trotzdem enttäuscht? Wenn man sich sehnt, sieht alles anders aus, als wenn man es hat. Mein Umgang sind nicht mehr arme, grüblerische Studenten, sondern Regisseure, Autoren, Journalisten, weltbekannte Halbgötter. Ich genieße das Leben. Aber ich sehe auch die streikenden Arbeiter, die Straßenschlachten, die Arbeitslosigkeit, die große Armut. Berliner Lokalanzeiger, Abendausgabe vom 11. Juni 1929. Wie aus Washington gemeldet wird, hat Präsident Hoover die Erwartung ausgesprochen, dass die Besetzung des Rheinlandes aufhört. 12. Juni 1929. Die Lustbarkeitssteuer ist so hoch, dass die Lichtspieltheater wegen Unrentabilität schließen müssen. Freitag, den 24. Oktober 1929. Der schwarze Freitag an der New Yorker Börse. Große Arbeitslosigkeit in den USA. Die Weltwirtschaftskrise schlägt den fortschrittsgläubigen Optimismus der kapitalistisch-pazifistischen Ära in Trümmer. Deutschland, über 5 Millionen Arbeitslose. Keinen Sechser in der Tasche, bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kiekte Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt gänzlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Augenarzt. Unser Volk rennt der menschlichen Vernunft davon. Ich versuche Tag für Tag die alten reaktionären Denkweisen und Gefühle der Massen zu bekämpfen. Aber zu viele, immer mehr, folgen den nationalistischen Parolen Hitlers. Das schärfste Urteil sprechen Sie sich aber, indem Sie durch die Art Ihrer heutigen Propaganda das Versagen Ihrer Leistungen selbst bekennen. Sie wollten einst Deutschland für die Zukunft besser regieren als in der Vergangenheit. Ich sehe überall die Haut der Menschen und sehe die Messer, die überall geschliffen werden. Ich sehe den Wahnsinn. Immer leben. Sie haben in den Novembertagen 18 feierlich versprochen, unser Volk und insbesondere den deutschen Arbeiter einer besseren wirtschaftlichen Zukunft entgegenzuführen. Sie können heute, nachdem Sie nahezu 14 Jahre Zeit haben. Ich muss reisen. In Europa ist es zu eng. Ich wandere nach Südamerika aus, wo ich im tiefen Innern Argentiniens auf einer Farm bei Freunden arbeite. Schön ist das Reiten in der Nacht unter dem strahlenden Sternenhimmel der Tropen. Ich habe meiner Fabel die Zügel freigelassen und sehe zum Himmel hinauf. Über uns leuchtet das südliche Kreuz. Hier bestimmt die Natur das Leben. Man hört nur den Wind. Das Gebrüll ferner Rinderherden. Über den Ebenen der Steppe erhebt sich der Gesang der Zikaden. Die Ochsenfrösche brüllen. Groß ist die Natur. Rein ist der Nachtwind. Meine Aufgabe ist es, wöchentlich einmal die Post auszureiten, die auf dem entfernten Bahnhof abgeholt und zu den Farmern gebracht werden muss. Es ist ein schönes, ungebundenes Leben. Heute Abend werde ich in einem Städtchen zwei Briefe verteilen und auf einer der Farmen schlafen. Aber vorher gehe ich zum Corso, der abends auf der palmenbestandenen Plaza stattfindet. Junge Männer und Gruppen von jungen Mädchen begegnen einander. Grußworte fliegen hin und her und viel Gelächter. Die Senoritas lachen. Kinder tanzen auf der Straße. Ich sitze auf der Terrasse der Cafeteria und sehe dem Treiben zu. Ach, die großen Straßen der Welt. Durch viele bin ich gegangen und in allen wird gelacht, geliebt, gebettelt, gestritten und gestorben. Es rollt alles dahin. Es stolziert die gealterte Eleganz, die noble Verkommenheit, die billige Verführung, die aschgraue Armut. In diesem Augenblick, in dem ich hier einsam sitze, fliegen Schwärme von glitzernden Blicken von Gesicht zu Gesicht. Und der Kanya ist süß. Du weißt, was dir fehlt. Nichts. Doch. Soll ich dir sagen? Ich weiß es. Du reitest durch die Pampa. Du lebst unter Palmen. Aber es fehlt dir eine Frau. Ja, gut. Schließlich bin ich ja noch jung. Du kennst den Urwald. Du kennst die Farm. Du kennst deine Freunde und du kennst dein Pferd. Und die Mädchen? Sie sind so fest an ihre Familie gekettet, dass du in die Familie hineinheiraten musst. Oder besser, abreist. Ich passe nicht hierher. Ich bin Europäer. In meinen Gefühlen, meinen Anschauungen. In Europa ist es eng und überfüllt und überaus eilig. Die Wildnis hier ist leer von Menschen. Ich stamme vom Lande, aber auf den Äckern am Rhein ist es nicht totenstill. Hier hört man keinen Hund, keine Lerche. Ich fahre nach Hause. Die Weltkrise der Wirtschaft dauert an. Die Zahl der Arbeitslosen ist auf 6,2 Millionen gestiegen. Berlin, 1933. Reichspräsident von Hindenburg beruft Hitler zum Reichskanzler. Der Reichstag brennt. Der holländische kommunistische Landstreicher van der Lubbe als Brandstifter entlarvt. Aber nicht nur der Reichstag brennt. Überall werden Scheiterhaufen für Bücher errichtet, auf denen jene Werke dem Feuer übergeben werden, die angeblich der jüdischen Weltverschwörung dienen oder die gegen die Einheit von Partei und Staat gerichtet sind. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Mein Studentenroman ist dabei. Und von was lebst du? Ich schreibe Drehbücher für Unterhaltungsfilme. Unproblematische Stoffe. Schluss für heute, Herrschaften. Drehbeginn morgen um 9. Wiedersehen. Hey, Meister, ich brauche noch 4 Pötte. Nimm mal den linken. Wir wollen uns noch Barbara ansehen, die heute zur Probe tanzt. Morgen hat sie Aufnahme. Gnädige Frau, können wir? Ja, lassen Sie anfangen. Barbara ist hart, schmal, eigensinnig. Sie tanzt wie ein erotisches Gewitter. Produktionschef und Regisseure zerdrücken nervös ihre Zigaretten und alle drängen sich hinterher um sie. Bitte, gnädige Frau, mein Wagen steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mir die Frage bereisen wollen. Danke. Kann ich mit Ihnen fahren? Ja, natürlich, gern. Aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass mein Wägelchen nur klein und alt ist. Sie nimmt meine Hand und wir gehen hinaus. Ach, ich vergesse, mein Lieber. Kommen Sie doch mal morgen in mein Büro, damit wir über die Außenaufnahme in New York sprechen können. In Ordnung. Sie hat eine hübsche Wohnung. Barbara sitzt in ihrem Sessel. Sehr schön. Mit leidenschaftlichen Augen. Wild und ehrgeizig. Ich habe das Gefühl, neben einem schönen, lüsternen Raubtier zu sitzen. Komm bitte. Komm doch her. Wir setzen uns auf die Couch. Es ist so viel Lockung und Leidenschaft in dieser Stimme. Blumen, viele Blumen stehen in ihrer Wohnung. Ich denke, diesen Körper haben nun Tausende auf der Bühne gesehen. Im Wohnzimmer riecht es nach Blumen, Bühne und nach Parfum. Ihr Körper ist hart, schmal, trainiert vom Tanzen. Mit dem Reichstagsbrand hat eine Welle der Verhaftungen eingesetzt. Sozialdemokraten, Kommunisten, Freibündler und offizielle Gegner der NSDAP werden massenweise verhaftet. Ja? Sind Sie zu Hause? Ja. Wer ist da? Was ist? Sind Sie denn noch zu Hause? Ja, aber... Mit den Filmleuten reise ich nach New York, wo wir einige Außenaufnahmen für einen Unterhaltungsfilm abdrehen. Aber die Untaten meiner Volksgenossen verfolgen mich bis hierher. Nach 14 Tagen haben wir die Außenaufnahmen beendet. Als die Kollegen schon an Bord des Schiffes stehen, das nach Deutschland ausläuft, bleibe ich am Pier, winke ihnen zum Abschied zu. Ich bleibe in New York, besuche Freunde, suche mir Arbeit bei einer Zeitung. Well, hier ist eine 8-Zeilen-Notiz und hier ein 100-Zeilen-Artikel. Machen Sie aus den 8 Zeilen 60 und aus den 100 Zeilen 20. In einer halben Stunde bin ich zurück. Okay, Boss. Nach einer halben Stunde sieht sich der Boss meine Arbeit an. Weil, morgen früh um 10. $25 die Woche. Okay, Boss. Damit geht der Boss und ich bin Reporter in New York. Ich sitze im Reportersaal in New York und tippe unter der grünen Lampe meine Berichte herunter. Am Sonnabend kann ich mir $25 abholen. Hey! Schreiben Sie 80 Zeilen über Miss Emily Plucker. Sie liegt im Funeral Home aufgebahrt. Okay, Boss. Alle Verwandten gehen am Sarg vorbei, in dem Miss Plucker in einem hellen Abendkleid liegt. Schön frisiert und geschminkt. Eine große Wohltäterin ist von uns gegangen, hat in meiner Zeitung gestanden. Jetzt hat man ihr ein Lächeln in das Gesicht gedrückt. Sie sieht aus wie eine leicht ermüdete Ballmutter. Mir fällt ein, dass Campbell die Parole erfunden hat, in Schönheit zu sterben. Diese Parole hat den armen schottischen Einwanderer zum Millionär gemacht. Man braucht nach dem letzten Atemzug des Verblichenen nur anzurufen. Alles andere besorgt Campbell. Ich schreibe die 80 Zeilen. Aber ich könnte ein Buch schreiben vom Tod in der Welt. Hallo, Boss? Ja? Ich bin in der 34. Straße, ein Haus brennt. Wie viele Häuser? Eins, Boss, gerade kommt die Feuerwehr. Wie viele Verletzte? Keine. Uninteressant. Es ist eine fremde Welt. Es ist, als ob ich auf einem anderen Stern sitzen würde. Es ist alles da. Viel zu viel. Bis um 24 Uhr, 80 Zeilen über den Erfinderkongress. Wo ist der? Ich denke, Sie sind Reporter. Okay, Boss. Ich mache mich auf den Weg. Es ist ein wunderlicher Kongress. Wild, rau, genial, barock. Ein ganzes Hotel voll an Apparaten und Dingen. Haben Sie den Artikel? Ja, Boss, ich habe den Bericht überschrieben. Ein U-Boot taucht am Times Square auf. Die Sensation beim Kongress war ein Zwei-Mann-U-Boot. Ausgezeichnet, das gefällt mir. Von jetzt ab schreiben Sie die Wochenserie. $50 die Woche. Das ist für mich ein großer Erfolg, der mein Honorar verdoppelt. Hier gelten keine Papiere, Hier gilt nur der Mann. Wenn ich Zeit habe, treffe ich Caroline, ein Mädchen, das im Warenhaus Macy's in der Schuhabteilung arbeitet. Dann fahren wir mit der Shuttle Train zu ihr in den 8. Stock. Komm. Komm. Sei leise. Sei leise, ja. Ach, gelernte liebe Zärtlichkeiten. Zählt euch alle Engel auf die Brust. Einmal werden die sich lieben streiten. Gram und Falte bleiben von der Lust. Liegt euch bei mit jungen Purpursternen. Spielt das Spiel, damit die Welt nicht endet. Ehe ihr voneinander süß ermüdet, euch doch auf die andere Seite wendet. Aber wenn ihr von euch abgelassen, sollt ihr beide auf die anderen lauschen. Hört ihr nachts Millionen Pulse schlagen und den Atem aller Zärtlichkeiten rauschen? In Greenwich Village lerne ich einen Kreis von jungen Amerikanern kennen, Schriftsteller und Studenten. Mit ihnen gerate ich oft in heftige Diskussionen. Wenn du als Deutscher das Hitlersystem ablehnst, warum fährst du nicht zurück und kämpfst dagegen? Bist du Jude? Wirst du verfolgt? Ich wandere die ganze Nacht am Ufer des Hudson entlang und denke darüber nach. Ein paar Tage später fahre ich auf einem Dampfer nach Europa zurück. Ich bin Deutscher. In Berlin betrachte ich eine Litfaßsäule. Mich interessieren die Neuigkeiten. Der NSDAP. Uraufführung. Freitag, den 3. Februar 1935. Eduard Keim kämpft um Gut, Ehe, Kind und Weib. Ein Spiel von Wilhelm Müller-Schelt. Karten, nur nummerierte Sitzplätze zu 95, 75 und 55 Pfennige. Neue Aufgabe des Deutschlandsenders. Heute ist Feierabend. Rundfunk im Dienst der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude. Im Namen des deutschen Volkes. Der Volksgerichtshof des Deutschen Reiches hat durch Urteil vom 16. Februar 1935 wegen Verrats militärischer Geheimnisse die geschiedene Benita von Falkenhayn, geborene von Zollikofer Altenklingen, und die Renate von Natzmer, beide aus Berlin, zum Tode verurteilt. Das Urteil ist heute früh auf dem Hofe der Strafanstalt Plötzensee vollstreckt worden. Berlin hat sich verändert. Es ist härter geworden. Als ich mich umdrehe, lächelt mich ein Fliegerleutnant an. Wir waren uns gelegentlich begegnet. Er heißt Harro Schulze-Beusen. Er lädt mich zu einer Segelfahrt auf dem Wannsee ein, wo er eine Jolle hat. Auf dem Wege dorthin hören wir Teile der Hitlerrede, die er vor dem Reichstag hält. Zum Kampf für ein neues, junges Deutschland. Und dieser Kampf, er begann. Mit Schulze-Beusen diskutieren wir heftig über politische Fragen. Bei ihm lerne ich jenes Mädchen kennen, das dann meine Frau wird und bis heute ist. Joy und ich heiraten im Winter. Wir fahren mit der U-Bahn zum Standesamt. Eines Tages treffe ich einen kleinen, dunkelhaarigen Mann mit Brille bei Schulze-Beusen, eines jener intelligenten Arbeitergesichter aus dem Ruhrgebiet, der sich Walter nennt, und Kurt. Ein junges, helles Künstlergesicht mit kurzen, blonden Haaren und einem gewissen, reinen Fanatismus in den Augen. Harro hatte wochenlang meine politische Einstellung geprüft. Dieser Abend ist der erste Treff, das erste illegale Zusammensein. Wir sprechen über allgemeine Dinge, dann kommen wir auf das Regime zu sprechen. Wenn Sie dagegen sind, müssten Sie da nicht eigentlich etwas dagegen tun? Harro blickt mich gespannt an, als sei ich sein Sohn in einer Schulprüfung. Ich nicke zaghaft. Frage, hat es einen Sinn, etwas dagegen zu tun? Es ist doch fast aussichtslos. Das Risiko ist unmenschlich. Aber wenn viele, wenn Hunderttausende etwas tun, sieht es da nicht ganz anders aus. Was kommt, sehen wir doch schon voraus. Ja, und es muss Menschen geben, die den Missbrauch der Gewalt bekämpfen und den drohenden Krieg verhindern. Wir müssen zunächst Flugblätter schreiben, hektografieren und ankleben oder verschicken. Erster Textentwurf. Deutsche, Hitler bedeutet Krieg. Setzt euch zur Wehr gegen das Unglück. Setzt euch zur Wehr, wenn ihr leben wollt. Hier sitzen vier junge Männer an einem Tisch. Und am Ende geben wir uns alle die Hand. Es sind Männer, die Mut haben. Und mir Mut gemacht haben. Bist du ein Mensch, so bist du auch verletzlich. Ein Kätzchen ritt dir spielend schon die Haut. Wie dünn ist aber deine Menschenhaut? Wenn ihr ein Tiger gegenübertritt, wie sehr verletzlich ist der Mensch und wie verloren. Wenn ihn das Untier anfällt, es ist stärker. Mit Dolch, mit Mord, mit Gas, mit dem Schafott. Wer einzeln gegen einen Tiger seine Hand erhebt, der fällt. In der Fasanenstraße brennt die riesige Synagoge. Von der Kantstraße her sieht es aus, als feiere man ein Fest darin. Alle Fenster sind erleuchtet. Aber dann verdunkelt sich das festliche Licht zu einem düsteren Rot, als die ersten Rauchballen aus dem Dach herausplatzen. Eine murmelnde Menschenmenge steht in der Straße. Viele schweigen, aber viele billigen das Feuer. Die rot erleuchteten Hassgesichter der Volksgenossen starren befriedigt in den düster schwelenden Bau der Synagoge. Als ich weitergehe, sehe ich die modernen Löschwagen der Feuerwehr tatenlos stehen. Die Feuerwehrleute stehen schwatzend zusammen, zünden Zigaretten an und lachen. Ich treffe Gisela. Wir gehen schräg über die Straße, untergefasst, und sehen die Steine in jüdische Geschäfte fliegen. Sie zertrümmern die riesigen Schaufensterscheiben. Um Gottes Willen, lass uns gehen. Nein. Ich will das sehen. Ich will mich immer daran erinnern, wenn ich weich werde. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Wir bringen Nachrichten. Warschau. Die maßlosen polnischen Ausschreitungen gegen die deutschen Einwohner von Konstantinow bei Lodz, über die infolge des Versuches, jegliche Nachricht zu unterdrücken, erst allmählich Einzelheiten bekannt wurden, lassen über die genaue Zahl der verletzten deutschen Volksgenossen und die zerstörten deutschen Häuser und Wohnungen noch keine genauen Zahlen zu. Fest steht, dass die Polen mit Äxten deutsche Wohnungen erbrochen und seit Wochen die Volksgenossen unter polnischem Terror zu leiden haben. Das Deutsche Reich fühlt sich dadurch provoziert. Berlin. Das Oberkommando der Wehrmacht hat die Einberufung der Reservisten beschlossen. Paris. Der Jude Mendelssohn gibt Paris Zahlungsaufschub, da Frankreichs Rüstungsausgaben um 33% gestiegen sind. Finanzminister Paul Renault hielt eine Rundfunkansprache. Ich sitze am Wannsee und fühle auf der Haut jenen warmen Frieden in der Luft. Jene hummeldurchsummte blaue Aura des Sommers. Schmetterlinge gaukeln, Königskerzen leuchten. Es raschelt im Schilf. Die Kiefern im abendlichen Wind rauschen zerstreut ein wenig vor sich hin. Sommerlich leicht mit der müden Majestät der Sturmerfahrenen. Es riecht nach See, nach Kiefern und Gras, nach Pilzen. Harro kommt über den Laufsteg. Wir segeln mit der Jolle hinaus. Es herrscht ein kräftiger Wind, der schrahlt. Harro sitzt am Steuer, ich hocke in der Pik. In dieser Nacht geht es los gegen Polen. Krieg. Bisher konnte Hitler manövrieren. Ab morgen werden seine Entschlüsse immer mehr eingeengt. 31. August 1939. Jetzt wird wirklich Weltgeschichte gemacht. Nur macht sie Hitler nicht mehr allein. Wir werden uns alle ein wenig daran beteiligen. Die ganze Welt um uns. Und wir. Jetzt muss jeder Mensch beweisen, wo er steht. Harro spricht sehr sachlich, fast wissenschaftlich. Ich sehe ihn nur undeutlich. Einen Deutschen. Den jungen deutschen Widerstandskämpfer. Einen Freund am Abend vor dem Krieg. Es wird der größte Krieg der Weltgeschichte werden. Jener aber wird ihn nicht überleben. Freitag, den 26. April 1940. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Flucht französischer Zerstörer im Skagerrak. Der Raum von Trondheim mit Bahn gegen Norden gesichert. Berlin. 30 Kilometer nordostwärts Narvik sind Kämpfe unserer Sicherungen mit stärkeren feindlichen Kräften im Gange. Narvik selbst wurde von englischen Seestreitkräften erneut heftig beschossen. Nördlich Trondheim haben deutsche Truppen... Am 6. Juni 1940 fiel für Führer, Volk und Vaterland auf dem Felde der Ehre unser lieber Sohn und Bruder Hans-Joachim Cramer. In stolzer Trauer Eltern und Geschwister. Machthaber haben stets wundervolle, edle Beweggründe. Es geht um die richtige Religion oder um das Vaterland. Es geht stets gegen Ketzer, Hetzer, Erbfeinde. Und der einzelne Mensch, der jenen Machthabern glaubt, hält es für notwendig, möglichst viele Erbfeinde zu töten. In eine schicksalsunerhörte Schwere verschlug uns einst ein übermächtiger Bann. Nun dienen wir im grauen deutschen Heere und wachen stumm. Brennt die Ehre und flammt das Volk, das Demutsvolle an. Das sieht in Ruhe auf, vor dem gerechten Gott steht es jung in reinen Feuern da. In ihm lebt noch das Grauen aus den Nächten, als es geläutert schon aus dunklen Schächten das ewige Antlitz seines Führers sah. Und Sterne leuchten über Draht verhauen, wir werden kämpfen, wie uns Gott befahl. Wie wir dich groß von unseren Bergen schauen, du heiliges Land. Sieh, deine Söhne bauen in ihrem Herzen der gefallenen Mal. Tag, Caro, komm rein. Tag. Bist du allein? Ja. Du wolltest mich sprechen, was ist los? Caro, ich kann eventuell am Rundfunk in der Informationsabteilung angestellt werden. Mensch, das musst du unbedingt annehmen. Muss ich? Ich habe bis jetzt als freier Schriftsteller gelebt. Das wäre ja eine große Chance für unsere Gruppe. Geh hin. Ich werde beim Großdeutschen Rundfunk angestellt und gewöhne mich an die kontrollierende SS. Aber ich bin entsetzt, als ich in den ersten Wochen einen gründlichen Einblick in die gewitzten Techniken der NS-Entstellung bekomme. Diese Nachricht muss unbedingt gebracht werden. Anordnung von oben. Die Nachricht besagt, dass im letzten Jahr in der Sowjetunion 32.000 Ärzte getötet wurden, um dort die Vernichtung der bürgerlichen Intellektuellen zu dokumentieren. Ich sage ausdrücklich Anordnung von oben. Mach ich, Chef. Fräulein Nickel. Ja, bitte. Schreiben Sie. In dem letzten Jahr sind in der Sowjetunion 320.000 Ärzte getötet worden, um dort die Vernichtung der bürgerlichen... Sagen Sie mal, Mann, sind Sie verrückt geworden? Statt 32.000 haben Sie 320.000 tote Ärzte angegeben. Die Nachricht ist in 6 Sprachen vom Großdeutschen Rundfunk ausgestrahlt worden. Moskau und London haben diesen Blödsinn aufgegriffen und der dient Ihnen jetzt als Beweis für die Lügenhaftigkeit des Berliner Rundfunks. Das ist eine gemeine Lüge, dass der Großdeutsche Rundfunk gemeine Lügen verbreitet. Sie haben den Großdeutschen Rundfunk durch eine einzige Null bloßgestellt. Aber jeder Dummkopf muss merken, dass es so viel Ärzte in einem Land nicht gibt, dass unmöglich jeden Tag 800 Ärzte getötet werden können. Das wird noch ein Nachspiel für Sie haben. Verlassen Sie sich drauf. Jawohl, ein Nachspiel. Und regen Sie sich nicht so auf. Es war ein Diktierfehler. Das kann doch mal vorkommen. Jede Nacht Fliegeralarm. Alle Straßen und Fenster 5 Jahre lang stockdunkel. Feuersbrünste. Das Sterben ringsum. Das Dröhnen der Bombenschwärme. Die explodierenden Flakgranaten auf den Dächern, die Hilferufe. Es schreien viele in dieser Zeit. Was den Guten, den Warägern und allen einzelnen Wanderern aus germanischem Blut nicht gelang, das schaffen jetzt wir, ein neuer Germanenzug. Das schafft unser Führer, der Führer aller Germanen. Ich arbeite mit meinen Freunden viele Nächte zusammen, um die Flugblattaktionen zu verstärken. Es sind zu wenig. Wir müssen jede Woche mehr verschicken. Statt der Vervielfältigung müssen wir Fotokopien herstellen. Und zwar in Massen. In 4 Sprachen für die Fremdarbeiter. Der Krieg ist verloren. La guerre est perdue. Perdue. Setzt euch doch endlich zur Wehr. Euer Leben. Eure Kinder. Letzte Nacht wurden aus den Trümmern in Berlin 285 Tote. Folgende Brücken und Fabriken sind von Bomben zerstört. Flüchtlingsmassen ziehen das Chaos. Das Chaos wird kommen. Chaos. Chaos. Morgen, Frau Bernd. Ihr Mann wollte mich sprechen. Ja, ja, kommen Sie mal rein, in die gute Stube. Tag, Herr Bernd. Sie haben mir sagen lassen, ich soll mal vorbeikommen. Das ist so. Gestern hat hier ein Soldat den Koffer untergestellt. Sagte, Sie wüssten Bescheid. Was ist? Ja, na, dann zeigen Sie mal den Koffer her. Ich weiß, dass eine illegale Gruppe bei Gefahr ihr Material bei unpolitischen Bürgern unterstellt. Der Fall liegt anscheinend vor. Ich öffne den Koffer, sehe mir die Papiere an. Es ist das Material meiner eigenen Gruppe. Es ist in Sicherheit gebracht. Also ist Gefahr. Verdammter Krieg. Was wollen Sie denn bloß immer? Sie werden noch Ärger kriegen, wenn Sie so reden. Finden Sie vielleicht den Krieg schön? Nee, aber Hitler wird schon schaffen. Bisher hat er immer einen Ausweg gefunden. Das Ausland? Hat bisher noch immer nachgeben müssen. Der Führer ist ihnen eben zu stark. Alle machen Männchen vor Adolfen. Nee, nee, Adolf ist richtig. Die ganze Welt frisst ihm aus der Hand. Kann ich mal telefonieren? Na klar, hier. Kommen Sie. Hallo? Ist dort das Luftfahrtministerium? Ja. Ich hätte gern Herrn Leutnant Schulze-Boysen. Leutnant Schulze-Boysen ist auf einer Dienstreise. So. Ja. Wann kommt er zurück? Das ist ganz unbestimmt. Verhaftet. Harrow verhaftet. Sie werden dich warnen. Du wirst erschrecken. Und eine Minute stillstehen. Wer hilft dir? Du kannst ihn nicht greifen. Er ist nicht belangbar, aber überall ist der Verdacht. Wer hilft dir? Ja? Aufmachen! Kriminalpolizei! Es ist ja noch dunkel. 5 Uhr. Ich gehe aufmachen. Ich öffne die Tür. 4 Männer drängen herein. Zivilisten. Die Hände in den Manteltaschen. Kriminalpolizei. Er ist der Gestapo-Kommissar. Anziehen. Wir beide? Sie müssen beide mitkommen. Es kann etwas länger dauern. Packen Sie den Koffer. Joy packt einen Handkoffer. Sie denken wohl, Sie kommen in eine Gemeinschaftszelle, was? Los, packen Sie 2 Koffer, aber a tempo. Deshalb brauchen Sie mich doch nicht so anzubrüllen. Oh. Fallen Sie langsam, dann haben Sie mehr Genuss davon. Joy steht wie eine Flamme. Voller schneidender Verachtung. 2 Mann bleiben in der Wohnung. Genau alles durchsuchen. Auch den Radioapparat. Und nun zuerst die Dame. Ab damit. Die Hausbewohner starren durch die Gardinen. Joys Auto fährt ab. Der Kommissar dreht sich zu mir um. Na, dann wollen wir mal. Ich werde in die Prinz-Albrecht-Straße gebracht. Die Zelle ist kalt. Fast dunkel. 9 Monate bleibe ich in Einzelhaft. Ich gehe am Tag etwa 20 Kilometer in der Zelle auf und ab, mache im Monat 600, in 9 Monaten 5.400 Kilometer, von Paris bis Moskau etwa. Wartende Kilometer, auf mein Schicksal wartend, dass der Tod sein wird. Als ich eines Tages meine Zelle ausfege, glückt mir an der offenen Tür der Blick zur Nebenzelle. Ich sehe den blonden Schopf eines Soldaten. Es ist Kurt. Er erkennt mich. Wir lächeln uns an und verschwinden, denn der Posten kommt. In der Nacht fangen wir beide an, leise zu klopfen. Aber ich kenne nicht das Morse-Alphabet. In der nächsten Nacht einigen wir uns auf A einmal, B zweimal und so weiter zu klopfen. Wir schaffen die Verständigung. Wie lautet dein Antrag? Wahrscheinlich Todesstrafe. Du hast ausgesagt, du hättest mich an einem Flugblatt schreiben sehen. Otto. Otto hat das Gleiche gegen mich ausgesagt. Kurt schweigt. Zwei Aussagen genügen jedoch für die Todesstrafe. Kurt, kannst du nicht erklären, du hättest mich nicht selber bei der Flugblattarbeit gesehen. Du hättest darüber nur von Otto gehört. Otto kann nicht mehr verhört werden. Er ist schon hingerichtet worden. Ja, ich melde mich morgen beim Kommissar. Danke. Am nächsten Abend meldet sich Kurt. Ich habe meine Aussage abgeschwächt. Ich habe Tränen in den Augen. Das werde ich nie vergessen. Ich klopfe zurück. Gut. Du Schwein! Willst du stehen bleiben? Stehen bleiben! Ich höre, wie er gefesselt wird. Denn das Geräusch der knirschenden Spezialstahlfesseln dringt zu mir herüber. Sie bringen Kurt nach Plötzensee. Um 4 Uhr nachmittags fällt die Klappe an meiner Zelle. Sie werden gleich abgeholt. Zur Vernehmung. Ich sitze wie erstarrt. Das Herz beginnt zu klopfen. Dann beginne ich fieberhaft, meinen Kampfplan erneut zu überlegen. Und wenn er so fragt, und so, und so. Es ist 5 Uhr. Ich sitze mit eisern zusammengebissenen Zähnen, entschlossen, energiegeladen, gespannt und kampfbereit. Es wird 6 Uhr. Es gibt die Abendsuppe. Die Gedanken rasen im Kreis. Ich werde müde. Es ist 8 Uhr. Die Gedanken fangen an, sich zu verwirren. Ich friere wie ein Hund. Ich höre es draußen 10 Uhr schlagen. Ich bin fertig. Es schlägt 11 Uhr. Ich bin von der nutzlos verschwendeten Energie wie gelähmt. Es schlägt 12. Mitternacht. Sie kommen nicht mehr. Und wenn sie kommen, ist es egal. Müde. Müde bin ich. Gegen 2:30 in der Nacht rasseln die Schlüssel. Die Tür geht auf. Los! Mitkommen! Vernehmung! Ich gehe mit dem Wärter durch den endlosen Flur. Das Zimmer des Kommissars ist überheizt. Ich muss an der Heizung Platz nehmen. Lange ist es totenstill im Zimmer. Wir sehen uns an. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich für Bekannte? Warum schweigen Sie? Sagen Sie mal, als dieser Schulze Boysen Sie einmal anrief, ist da am Telefon das Wort Kleben gefallen? Es stimmt. Harro hatte mich einmal angerufen. Aber ich bestreite energisch, dass dabei das Wort Kleben gefallen ist. Kommst du heute Nacht zum Kleben? Wir haben einige tausend Flugblätter in Berlin an den Mann zu bringen. Und? Wir sind rund 60 Illegale. Offiziere mit gezogenen Revolvern werden uns dabei schützen. Natürlich klebe ich mit. Nein, das Wort Kleben ist nicht gefallen, Herr Kommissar. Aha. Sehr merkwürdig. Wissen Sie, was ich hier in der Hand halte? Das ist die Aussage Ihrer Frau, die sie im Gefängnis am Alexanderplatz gemacht hat. Ich gebe zu Protokoll, dass nur ich am Telefon war, als Harro anrief. Nur ich habe das Gespräch mit ihm geführt. Denn mein Mann war gar nicht im Zimmer. Nun? So sagen Sie doch was. Das hat Joy doch nur gesagt, um mich zu schützen und um sich selber zu belasten. Mir wird es warm und ich schweige beglückt eine Zeit lang. Sie ist also entschlossen, für mich ins Zuchthaus zu gehen. Joy. Nein, das ist ein Irrtum. Ich habe mit Harro Schulze-Boysen gesprochen und meine Frau weiß gar nichts darüber. Sehr merkwürdig. Ne? Na ja, schön. Wir haben Mittel genug, die Wahrheit zu finden. Kennen Sie den? Habecker legt mir ein Foto hin. Es zeigt ein finster blickendes Gesicht. Ein Mann von etwa 30 Jahren. Was hängt für diesen Mann von meiner Aussage ab? Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Sie kennen ihn? Nein. Ich fordere Sie auf, genau nachzudenken. Sie müssen ihn kennen. Er muss in Ihrer Wohnung gewesen sein. Nein. Wissen Sie das genau? Ja. Nun, Schulze-Boysen hat ausgesagt, er hätte den Mann bei einer Abendgesellschaft in ihrer Wohnung kennengelernt. Der Mann war nie bei mir. Aber wenn Harro so ausgesagt hat, darf man ihm nicht widersprechen. Er kennt die Zusammenhänge wie kein anderer. Aber wie komme ich von meinem Nein herunter? Nun, es waren öfters Leute bei mir, die Bekannte mitbrachten, die ich kaum kenne. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, Herr Kommissar. Ja, je mehr ich mir das Bild ansehe, desto wahrscheinlicher kommt es mir vor, dass der Mann bei mir war. Aber Bestimmtes kann ich nicht sagen. Sie widersprechen sich ja. Sie werden verstehen. Ihre endgültige Antwort. Kennen Sie den Mann auf dem Bild? Ja. Wo ist Paul Braun? Das weiß ich nicht. Denken Sie nach. Er war, wie gesagt, einmal in meiner Wohnung. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Sagen Sie uns, wo Braun ist, dann lassen wir sofort Ihre Frau frei. Sie wissen, dass ich für meine Frau alles tun würde, aber ich weiß leider nicht, wo sich Paul Braun aufhält. Schade. Das war Ihre Chance. Abführen! Der Kommissar hat mir verschiedene Schachs angeboten. Es ist nun die Frage, ob ein Matt zu vermeiden ist. Habe ich keinen Fehler gemacht? In der ungeheizten Zelle klebe ich Tüten mit froststarren Händen. Der Hunger macht mich fast besinnungslos in diesem grauen Elend. Endlich ist es soweit. Ich habe Termin vor dem Reichsgericht. Als wir in den Aufzug treten, kommt ein anderer Gefangener heraus. Harro. Er steht hoch und schlank, mit sehr bleichem Gesicht. Er hat TU, Todesurteil, bekommen. In seinem Gesicht ist eine Art eiserner Heiterkeit. Er kneift mir ungesehen ein Auge zu und ich blinzle zurück. Hier steht er im Gestapo-Keller. Ein gefolterter Bote der zukünftigen Welt. Am Tage vor Weihnachten hängen ihn Deutsche mit seiner Frau zusammen. In Plötzensee. Als ich in den Saal des Reichskriegsgerichts geführt werde, stößt ein kahler Habichtskopf mit Hornbrille in einem schwarzen Talar auf mich zu. Ich bin Ihr Offizialverteidiger. Ich kenne Ihre Akten. Machen Sie sich keine unnötigen Sorgen. Sie wissen, dass Sie im Höchstfalle mit der Todesstrafe rechnen können. Wir sehen uns ja nachher. Ich hatte auch einen Verteidiger. Den habe ich nie vorher gesehen. Erst als ich vor die Richter trat, sah ich ihn drüben stehen. Als Volksgenosse und Pflichtverteidiger? Ein alter schwarzer Rabe war's, mit flatterndem Talar. Er hat sich kaum geschert um mich, bis ich verurteilt war. Verweise ich pflichtgemäß auf Paragraphen? Keine Ahnung hatte der Mann von mir und mit mir sprach er auch nicht. Er kriegte vom Gericht sein Geld. Also sprach er mit dem Gericht. 881 B und D, auch Paragraph 83 hinzugezogen. Und dass es auf Leben und Tod ging, das ließ den Mann ganz kalt. Er war ein bezahlter Gerichtsagent und der erklärte uns die Gewalt. Die härteste Strafe, gewiss, zwar gewiss. So verteidigt er drei Genossen für pro Kopf und Tag 60 Mark. Das Einzige, was an ihm stark war, seine Einnahme, die war stark. Die Quittung unterschreiben? Hier. Danke. Und wenn der Tag gekommen und er steht einst vor Gericht, dann wünsche ich ihm solchen Verteidiger. Etwas anderes wünsch ich ihm nicht. Einem Pflichtverteidiger. Danke. Angeklagte, Sie tun gut, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Bitte um zwei Zeugen. Abgelehnt. Mir wird die belastende Aussage aus einem Protokoll vorgelesen. Ich bitte um Gegenüberstellung mit dem Belastungszeugen. Abgelehnt. Wir sind sechs Angeklagte. Der Ankläger fordert fünfmal die Todesstrafe. Als er meinen Namen nennt, habe ich die Empfindung einer gewissen kühlen Erleichterung. Jetzt wird endlich Ruhe sein. Ich schreibe in der Zelle an meine Frau. Mein Joyken, 4. Februar 1943. Ich wundere mich, dass ich so ruhig und gefasst bin. Muss ich sterben, so werde ich tapfer und schweigsam sterben. Es ist Krieg. Die einen fallen in Stalingrad, die anderen in Plötzensee. Wir sind die Moorsoldaten und sie. Ich werde zu Zuchthaus verurteilt, weil ich ein Verbrechen des Hochverrats nicht angezeigt habe. In Luckau komme ich in eine Zelle, in der mich ein hagerer, hochgewachsener Mann begrüßt. Es ist Adolf Grimme, der frühere Kultusminister und religiöse Sozialist. Wir diskutieren, während wir 1000 Tüten am Tag kleben, über alle großen Denksysteme der Welt. Über die Veden, das I Ching, über das Tao Te Ching, über Hegel und Marx und Lenin. Wenn die Rede auf das Johannesevangelium kommt, wird es besonders lebhaft. Die Übersetzungsfehler schleppen sich seit 1000 Jahren durch die Evangelien. Man muss die Überlieferung entrümpeln und nicht die ganzen Fehler mitpredigen. Welch herrlicher Urtext liegt vor. Es hat etwas unendlich Abenteuerliches, diesem abgemagerten, mit Zuchthauslumpen behängten Philosophen bei der Klebearbeit zuzusehen, wie er in der engen Zelle nach Belegen sucht, im Geist Quellen aufschlägt und Zitate aus Büchern mühsam zusammenrafft, die es hier nicht gibt. Es sind keine Luftschlösser, die er baut. Es sind wahre Luftbibliotheken. Grimme, schau darüber, nach Norden. Da ist ein rötlicher Schein am Himmel. Und da kreisen winzig weiße Strahlen. Briefe berichten später, dass es der Großangriff auf Berlin war. Die Hölle ist aufgestanden. Unsere Angst, unsere Hoffnungen sind dort. Unsere Frauen, Kinder, Familien, Wohnungen. Es kommen Berichte. Es sind einige Frauen gestorben. Weiter nichts. Grimme, ich halte das hier nicht mehr aus. Ich habe mich zur Außenarbeit gemeldet. Mensch, das ist doch Wahnsinn! Willst du krepieren? Hast du noch nie die Außenkolonnen sich hereinschleppen sehen? Zerlumpt und manche schon mit dem wächsernen Gesicht des Todes. Elend und erschöpft, taumelnd. Ich weiß, dass das Unsinn ist, aber ich will raus hier. Scheißbande! Schneller arbeiten! Los! Los, schneller, habe ich gesagt. Ihr wollt nicht. Die nächste Pause fällt aus und die übernächste wird gekürzt. Vielleicht lernt ihr es noch. Los, los! Wir frieren. Wir haben nur dünnes Leinenzeug und keinen Mantel an. Wer friert, kann sich warm arbeiten. Los, schneller. In 5 Minuten seid ihr an der Biegung. Aber in sauberer Arbeit. Sonst gibt es Essensentzug. Ich habe meiner Frau durch einen Eisenbahnarbeiter einen heimlichen Brief zukommen lassen. Sie möge nachmittags am Bahnhof Rochau sein. Dort steigen wir in eine Kleinbahn, die uns ins Zuchthaus zurückbringt. Am Abend, als wir 16 Mann todmüde von der Arbeit zum Bahnhof marschieren, weiß ich, es ist soweit. Ich marschiere in der ersten Reihe. Auf dem Bahnsteig stehen 2 Leute. Ein älterer Arbeiter mit dem Fahrrad und eine Frau. Sie steht klein und zierlich und sehr mädchenhaft in dem grauen, schweigsamen Spätnachmittag. Halt! Geräte absetzen! Rührt euch! Hier stehe ich, ein Zuchthäusler in vielfach geflickten Lumpen, schmutzig, unrasiert, müde. Und dort steht sie, 8 Meter entfernt, sauber, hübsch, gepflegt. Und ein Leuchten in den dunklen Augen, das ich nie vergessen kann. Wir sehen uns einige Male an, innig und verzweifelt. Und gleich wieder die Maske des Fremdseins darüber. Die Kumpels ahnen nicht, dass sie meine Frau ist, Joy. Dass sie 2 Tage gereist ist, um einige Blicke auf diesem einsamen Bahnsteig mit mir zu tauschen. Joy beginnt zu pfeifen, wie ein einsames Mädchen aus Langeweile vor sich hin pfeift. Aber es ist eines unserer Lieder, das dünn und zitternd über den Bahnsteig dahergeweht kommt. Eine Wolke zieht vorüber, eine andere hinterher. Wenn die dritte Wolke ankommt, siehst du die erste längst nicht mehr. Auch ein Schmerz, der geht vorüber, und ein anderer hinterher. Wenn der dritte Schmerz zu dir kommt, spürst du den ersten längst nicht mehr. Ich stehe wie betäubt. Dann, als sie aufhört, pfeife ich die Melodie weiter, leise, fast unhörbar. Der Wachtmeister blickt mit grauen Steinaugen träge zu uns herüber. Pfeift da jemand von euch? Nein. Und damit sie meine Stimme hört, setze ich hinzu. Nein, Herr Wachtmeister. Joy und ich, wir haben uns ein Jahr lang nicht gesehen. Einsteigen! Dalle, dalle! Ein letzter Blick. Und wir fahren ins Zuchthaus zurück. Fast stumpfsinnig rücken wir in den Gefängnishof ein. Nackte, lange Holzkisten, roh zusammengeschlagen, stehen dort. Kalfaktor, was sind das für Kisten? Särge. Ach so. Wie viele Särge brauchen wir am Tag? Jeden Tag 2 Tote Durchschnitt. Das heißt also, in 1,5 Jahren sind wir ausgestorben. Herren! Ich habe vorhin 13 Namen verlesen. Die Männer vortreten! Ein Auto fährt in den Hof. Wir werden sehr still. Die Gestapo-Beamten ziehen Handfesseln aus den Taschen, ketten damit die 13 Männer zusammen, fahren mit ihnen fort. Die anderen 9 politischen Morgen! Wir sehen uns an. Morgen werden wir dran kommen. Ab nach Plötzensee. Morgen. Das russische Hauptquartier gibt bekannt. Die sowjetische Westoffensive geht erfolgreich voran. Stalin-Panzer wurden über die Oder gebracht. Sie stoßen in Richtung Eberswalde vor. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Bei Frankfurt-Oder alle sowjetischen Angriffe zurückgeschlagen. Es ist morgens gegen 7 Uhr. In den vergitterten Zellenfenstern drängen sich bleiche Köpfe, weiße Arme, die zum Tor hinwinken. Wir überrennen den Hauptwachtmeister und laufen herunter. Bald sind wir Hunderte von Gefangenen, die sich wie rasend gebärden. Sie schluchzen. Sie umarmen einander. Sie drücken den russischen Soldaten die Hand und küssen sie. Einige sitzen auf der Erde und weinen. Abgemagerte, zerlumpte Kriminelle. Politische, Ausländer ohne Beine, Blinde, Jugendliche, frühere Minister. Und dann beginnt der Sturm auf die Küche. Hunderte stürmen die Bäckerei und die Keller. Die Brote fliegen aus den Regalen, die Gebisse schnappen zu. Wie betend steht mancher, der ein Brot wie ein Kind in beiden Armen hält und beißt weinend von oben hinein. Hunderte kämpfen unten im Keller. Sauerkrautfässer werden zerstampft, Sirupfässer platzen und die Gesichter tauchen in die dicken Lachen am Boden, gierig saugend. Ein halbes Rind hängt von der Decke. Die Männer springen hinauf, klammern sich im Reitsitz an das Fleisch und beißen hinein. Einige beißen in Margarinewürfel durch das Papier. Sie fressen einen ganzen Würfel mit stieren, zitternden Augen auf. Schließlich fällt das Rind vom Haken in Sirup und Sauerkraut und zerstampfte Brote. Ein dumpfes, stampfendes Geräusch ist das Einzige, was aus dem Keller nach oben dringt. Das dumpfe Murren eines gewaltigen Tieres mit Hunderten von Beinen eines stampfenden Tausendfüßlers. Das Tier heißt Hunger. Herr Major. Störer. Da wir noch nicht entlassen werden, muss unbedingt die Ordnung hier wiederhergestellt werden. Wie denken Sie sich das? Ja, wir sind an die 1000 Mann. Es muss gekocht werden. Die vielen Kranken müssen behandelt werden. Der Schmutz muss beseitigt werden. Die Aufseher endlich gefangen gesetzt. Die Zivilkleider, die Wertsachen ausgehändigt und die Akten sichergestellt werden. Breiner, ich aber nicht habe genügend Leute für solche Aufgaben. Wir selbst, Herr Major, können diese Aufgaben übernehmen. Ah, хорошо. Werden Sie es schaffen? Wir schaffen es bestimmt, Herr Major. Verzeihung, Herr Major, dass ich störe. Da oben in der Rollkammer, da ist ein Mann, der sich sonderbar benimmt. Bitte, Herr Major, geben Sie uns Leute mit, damit wir nachsehen können. Nein, Edo Vachedel. Ihre Sache. Gut, das kriegen wir schon allein. Komm, Grimme. Oben in der dämmerigen großen Rollkammer sehen wir hinter Bergen von Wäsche einen Mann in Gefangenenkleidern, der uns misstrauisch entgegenblickt. Was machst du hier? Die Wäsche muss doch gerollt werden. So? Muss sie das? Ja, natürlich. Das ist der Wachtmeister Lehmann. Bitte seid doch vernünftig. Ich war da immer anständig zu euch gewesen. Jetzt will ich für euch arbeiten, bis mir die Finger wund sind. Los! Vor mir hergehen. Zur Schleuse. Wir sperren ihn zu den übrigen Aufsehern ein. Sie werden nicht geschlagen. Sie hatten 1000 Mal geschlagen. Der russische Major lässt uns politische zusammenrufen, teilt uns in die umliegenden Gemeinden als Bürgermeister ein. Wir räumen auf, sammeln das verlaufene Vieh, füttern. Flüchtlinge, Versprengte beginnen zu pflügen und bringen die Wirtschaft wieder in Gang. Es ist ein herrlicher Mai. Wir sind voller Glauben und wir hoffen, dass wir eine neue Welt aufbauen werden. Ringsum aber brennen die riesigen Wälder an vielen Stellen. Es ist der Rauch des Werwolfs. Dann werden wir entlassen. Eine verkommene Armee des Elends, die überall auf die Drecks der Flüchtlinge stößt. Millionen schleppen sich über die Straßen des Reichs. Europa wandert nach Hause. Als ich in eure Stadt hineinmarschierte, verwildert und zerlumpt und doch recht kühn, da sah ich gleich, dass die Stadt nur halb hoch stand. Und das war nicht Babel, nein, das war Berlin. Und die Häuser hatten alle einen Knicks gemacht. Wie ein Kochtopf war sie abgedeckt, die Stadt. Die Etagen waren damals flink hinabgehüpft. So dass die Stadt heut nur noch Erdgeschosse hat. Ich marschierte allein durch das Ziegeldickicht. Und ein Fußpfad drin, der hieß einst Tauenziehen. Und der Wind sang ein Lied, das gefiel mir nicht. Doch es war der alte Wind von Berlin. Laut hallten in den Straßen meine Schritte. Da gingen leise viele Schritte mit. Es sind viele mit mir heimgekommen. Hört ihr unseren Holzpantinenschritt? Da lief ich flink durch Trümmer und Kanonen. Und was ganz war, war allein der große Mond. Und die Scherben glitzerten und klirrten unterm Schuh. Und ich lief dahin, wo ich einst gewohnt. Und dann frage ich in den Keller nach der Liebsten. Die? Ach, die ist lange nicht mehr hier. Geh mal rauf. Vielleicht hat sie was aufgeschrieben. Die ich öffnen wollte, die war weg, die Tür. Ich irre mit einem geliehenen Fahrrad durch die Straßen. Sie nicht meine Frau gesehen? Nein. Viele Fenster der riesigen Stadt liegen als Glassplitter auf dem Pflaster. Wissen Sie vielleicht, wo meine Frau ist? Keine Ahnung. Die Häuser sind einfach umgefallen, wie sie wollten. Ich fahre mit dem Rad nach Potsdam, wo eine Schwester meiner Frau lebt. Weißt du, wo Joy ist? Nein, tut mir leid. Ich sehe auf der Straße unter allen Menschen vor mir eine junge Frau auf dem Rad. Eine Ahnung lässt mich klingeln. Die Frau dreht sich um. Sie ist blass und ernst. Sie ist es. Joy! Ihr Rad fliegt nach links, meins nach rechts. Und dann ist nichts als Himmel um uns beide. Als sich der Himmel hebt, stehen rings um uns Leute und lachen. Von der Gestapo getrennt, vom Schicksal zusammengeführt. Es ist wie ein schlechtes Romanende. Aber es ist ein Anfang. Und heiliger Ernst. Jetzt beginnt eine neue Zeit. Ja. Jetzt muss viel Neues in der Welt geschehen. Und nichts mehr von dem, was war. Für die dünne Haut jedes Menschen gibt es heute noch viele Messer. Nie wieder Verdunklung in den Köpfen. Ich weiß, dass viele Menschen gelernt haben, was Mut bedeutet. Nicht der Gehorsam, sondern der Mut ist meine Hoffnung. Abends können wir mit den Fahrrädern durch die Stadt fahren, mit Licht. Die Verdunklung hat fast 6 Jahre lang gedauert. Es gibt wieder Licht in den Fenstern. Wir haben ein Zimmer bei Freunden und einen Ofen. Komm. In dieser Stunde, in der sich meine Pfeife anzündend in das offene Feuer des alten Ofens blicke, sende ich meine guten Gedanken in die Welt wie einen aufblitzenden Schwarm von Brieftauben. Bringt mir Nachricht von den Nachtwachen der Welt, von Manilas Zimtrohr, von indischen Träumern, vom verhängten Licht eines Londoner Sterbezimmers, von sibirischer Liebesnacht und den Betrügern von Lima. In dieser Stunde, die als bleifarbener Wellenschlag hinrollt über die Kontinente, treiben in ihrem mondhellen Schaum die Mädchen mit bläulichen Lidern, die fahlen Minister, die Liebespaare Amerikas, die schwarzen Familien, die Mütter, in denen faustgroß noch augenlose Kinder hausen. Fliegt dahin, meine Tauben, wie gefiederte Pfeilschüsse leicht, pickt in die Herzen der Jugend, berichtet Legenden, kehrt zurück auf meine Schulter und flüstert mit mir. Ach, die Welt ist in lauter 60 Jahre aufgeteilt. 60 Jahre für Dante, Bach, Swift und für dich, Geliebte. Vom großen Strom ein Becherchen dürfen wir trinken. Ist das Becherchen leer, so schlafen wir Durstigen ein. In dieser Stunde, in der der Brindisi-Wind sich frierend verliert, indes im Osten Kirgisen ihr einfaches Morgenlied singen, im Westen Ballerinas die Zecher im Karaoke erregen und in Europa der graue Schnee auf schlaflose Augen fällt, in dieser Stunde der guten Gedanken. Deutschland ist von den Siegermächten besetzt und es ist Frieden. Das heißt Hunger, Trümmer, Kälte. Aber das heißt auch Mut und Hoffnung. Und das heißt Spaltung und Grenzen. Der Missbrauch der Gewalt zerstört Europa. Unser Jahrhundert ist gesegnet mit Kriegen. Gewaltig im Mord, hervorragend in der Zerstörung und unübertrefflich in der Schandtat. Die tiefe Melancholie, in die uns Überlebende der furchtbare Tod so vieler Freunde gestürzt hat, wird durch die umfassende Enttäuschung, die uns die Entwicklung der Welt nach dem Krieg aufzwang, vergrößert. Aber was hilft es, unter lauter Klagenden zu klagen? Bericht des Wirtschaftsblattes vom 17. Oktober 1959. Wir erleben seit Jahren eine Wohlstandsmehrung, die ihresgleichen in der Wirtschaftsgeschichte sucht. Während unsere Bevölkerung sich jährlich um etwa 1% vermehrt, stieg unser Volkseinkommen seit 1949 im Jahresdurchschnitt um 8,4%. Von 70 Milliarden D-Mark im ersten Jahr nach der Währungsreform auf 170 Milliarden im Jahre 1958. Ich beginne wieder zu reisen. Ich besuche die UdSSR, bin in Indien, Burma, komme wieder in die USA, bereise 2-mal China und fast alle Länder Europas. Die Welt hat in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts einen Sprung nach vorne getan. Ungefähr 30 Völker erkämpfen ihre Freiheit vom Kolonialismus und die Idee des Sozialismus verbreitet sich in 50 Jahren über die halbe Menschheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst als dritte Generation eine skeptische Jugend heran, die die Vergangenheit ideologiefrei und völlig nüchtern betrachtet. Eine Jugend mit dem Traum von einer besseren Welt. Jugend ist nicht ehrfürchtig. Ehrfurcht erlernt sich erst durch Leid. Die Abenteuer der Welt aber müssen von Jüngeren erledigt werden, damit die Welt unruhig bleibt. Habt Verständnis mit der Jugend, der die Zukunft gehört und die im nächsten Jahrtausend eure Geschichte erzählen wird. Wird sie berichten, dass für uns die Haut des Menschen wenig galt, aber die Messer viel? Oder wird sie Besseres berichten? Dass nach dem Inferno die Menschen sich besannen und ihre Denkweisen für ein neues Jahrtausend vorbereiteten? Wir brachten das Hörspiel Die Haut und das Messer von Günter Weisenborn, eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit der Deutschen Welle aus dem Jahre 1970.